Erster, dies ist mein zweiter Brief an euch, meine Lieben, mit dem ich euch an wichtige Dinge erinnern möchte, damit eure Gedanken rein bleiben. Zweiter, ihr sollt euch an die Worte erinnern, die die heiligen Propheten früher gesagt haben, und an das Gebot unseres Herrn und Retters, das euch die Apostel gegeben haben. Dritter, vor allem müsst ihr wissen, dass in der letzten Zeit Spötter kommen werden, die nur ihren eigenen Wünschen folgen und sich über euch lustig machen. Vierter, sie werden fragen, wo bleibt denn das Versprechen, dass er wiederkommt, weil seit dem Tod unserer Vorfahren alles so geblieben ist, wie es am Anfang der Welt war. Fünfter, dabei vergessen sie absichtlich, dass der Himmel und die Erde vor langer Zeit durch Gottes Wort aus dem Wasser entstanden sind. Sechster, wegen dieses Wassers wurde die damalige Welt durch eine große Flut zerstört, als Gott sie bestrafte. Siebter, aber der heutige Himmel und die Erde werden durch dasselbe Wort Gottes für das Feuer aufbewahrt, bis der Tag des Gerichts kommt, an dem die gottlosen Menschen bestraft werden. Achter, vergesst jedoch nicht, meine Lieben, dass für den Herrn ein einziger Tag wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein einziger Tag sind. Neunter, der Herr zögert sein Versprechen nicht hinaus, obwohl manche das denken, sondern er ist geduldig mit euch, weil er möchte, dass alle Menschen ihr Leben ändern und niemand verloren geht. Zehnter, der Tag des Herrn wird jedoch so unerwartet wie ein Dieb kommen, wobei der Himmel mit großem Lärm vergehen wird und die ganze Erde mit allen Taten darauf im Feuer verbrennt. Elfter, da sich alles auf diese Weise auflösen wird, solltet ihr euch fragen, wie heilig und gottesfürchtig ihr in eurem täglichen Leben sein müsst. Zwölfter, ihr solltet auf die Ankunft des Tages Gottes warten und euch darauf vorbereiten, an dem der Himmel im Feuer zerstört wird und die Grundstoffe der Welt schmelzen. Dreizehnter, wir warten aber nach seinem Versprechen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen vollkommene Gerechtigkeit herrschen wird. Vierzehnter, deshalb, meine Lieben, solltet ihr euch bemühen, ein reines und fehlerloses Leben zu führen, damit Gott euch im Frieden antrifft, während ihr auf dieses Ereignis wartet. 15. Seht die Geduld unseres Herrn als eine Chance zur Rettung an, so wie es euch auch unser geliebter Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben hat, die Gott ihm gab. 16. Er schreibt darüber in allen seinen Briefen, obwohl manche Stellen darin schwer zu verstehen sind und von unwissenden Menschen verdreht werden, was zu ihrem eigenen Verderben führt. 17. Da ihr das nun schon vorher wisst, müsst ihr vorsichtig sein, damit ihr nicht durch die Irrtümer gottloser Menschen verführt werdet und euren festen Glauben verliert. 18. Wachst stattdessen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus, dem jetzt und bis in alle Ewigkeit die Ehre gehört.